Alle Philosophiegeschichte, bemerkt Adorno in der negativen Dialektik, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schulen einander fraßen. Das Streben nach Prestige, Macht und Einfluss schob sich vor die Frage nach der Wahrheit der jeweils gegnerischen Position. Adornos Feststellung spielt an auf einen Ausspruch Schopenhauers, demzufolge die Philosophen im Gegensatz zu den Dichtern sich in permanentem Kriegszustand befinden. Die Gegnerschaft nun der um Horkheimer, Adorno und Marcuse zentrierten Frankfurter Schule zu Heidegger ist notorisch. Auch sein Name steht für einen Schulzusammenhang von weltweiter Wirkung. Zu einem Dialog oder auch nur argumentativen Kontakt beider Denkrichtungen ist es nie gekommen. Sie philosophierten nahezu beziehungslos nebeneinander her. Der junge Adorno wurde Heidegger nach dessen Frankfurter Vortrag über philosophische Anthropologie und Metaphysik des Daseins im Hause des Universitätskurators Rietzler vorgestellt, ohne dass es zu einem längeren Gespräch gekommen wäre. Sie haben nie wieder ein Wort miteinander gewechselt. Angesichts der Unversöhnlichkeit, mit der Adorno Heidegger wie keinen anderen philosophischen Zeitgenossen bekämpfte, ist es erstaunlich zu erfahren, auf welcher minimalen persönlichen Kenntnis diese Feindschaft beruhte. Dem entspricht Heideggers Verhalten. Er hat zu den scharfen Invektiven der Gegenseite zeitlebens geschwiegen und Literatur über seine Schriften schon seit den späten 20er Jahren nicht mehr gelesen. Was liegt hier vor? Hermann Mörchen, der zwar zu Heideggers engstem Schülerkreis gehörte, aber geistig offen und unbefangen genug war, dieser schwierigen, auch politisch belasteten Frage nachzugehen, spricht von philosophischer Kommunikationsverweigerung. Seine beiden 1980 und 1981 erschienenen Bücher »Macht und Herrschaft im Denken von Heidegger und Adorno« sowie »Adorno und Heidegger«, ein umfangreiches, akribisch die Quellen sichtendes Werk, haben den Boden für eine sachliche Debatte geebnet. Mörchen untersucht Adornos Heidegger-Zitate hinsichtlich ihrer Auswahl und polemischen Absicht sowie ihres Stellenwerts für die jeweils vorliegende Stufe des Adornoschen Denkens. Er erörtert die offene oder versteckte Präsenz Heideggers in Adornos Schriften, er fragt ihn, wie weit in den Motiven der Kommunikationsverweigerung eine dem Wesen des Philosophierens immanente Problematik zum Ausdruck komme. Er entdeckt bisher übersehene Konvergenzen im Denken Heideggers und Adornos, die auf epochal vorgegebenen Ausgangspositionen beruhen. Mörchens verdienstvolle Studien richten sich in erster Linie an die orthodoxen Vertreter der Heidegger-Schule. Diese sperren sich dagegen, so Mörchen, dass ihre beharrliche Weigerung, sich auf Adornos Kritik einzulassen, für sie selbst einen Verlust bedeuten könnte, nämlich eine verhängnisvolle Horizontverengung und die Verhinderung notwendiger Denkentscheidungen. Die Erwartungen Mörchens hinsichtlich eines sich anbahnenden Dialogs der beiden Schulen haben sich nicht erfüllt. Nach wie vor sind die Fronten verhärtet. Der an die orthodoxen Heideggerianer gerichtete Vorschlag Mörchens, darüber nachzudenken, welche Funktion Adornos Einwänden bei ihrer weiteren Arbeit an der von Heidegger gestellten Aufgabe zukommen könnte, fand keine Resonanz. Offenbar hat die erhebliche Wirkung der Adornoschen Kritik gerade die Heidegger-Schule nicht erreicht und insgesamt eher dazu beigetragen, Leser von Heidegger fernzuhalten, als dass sie, woran Mörchen lag, dessen Anhänger zu einem kritischeren Studium seiner Werke veranlasst hätte. Gleichwohl bleibt Mörchens behutsamer Versuch bedenkenswert, unbeschadet des Abgrunds, der sich zunächst zwischen beiden Schulrichtungen auftut, gewisse Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Mörchen spricht von konvergierenden Erfahrungen, die solche des modernen Bewusstseins sind. Dabei ist ihm klar, dass für subtile Denker wie Heidegger und Adorno die schärfsten Unterscheidungen gerade dort nötig werden, wo die Nähe am größten ist. Betrachtet man das Verhältnis der Schulen historisch, so überwiegt seitens der Frankfurter von Anbeginn die Tendenz, sich von der Philosophie Heideggers öffentlich zu distanzieren. Während diesen die erst im Entstehen begriffene Theorie des Instituts für Sozialforschung kaum interessiert haben dürfte. Andererseits ist unübersehbar, dass um 1930 das Denken sowohl Heideggers als auch Horkheimers und Adornos anhebt, mit der durch die zeitgeschichtliche Situation aktualisierten Frage nach der geschichtlichen Wirklichkeit des Menschen. Beantwortet wird sie jeweils auf höchst verschiedene Weise. Von Heidegger in Sein und Zeit unter dem Titel einer ontologischen Analytik des Daseins, von Horkheimers und Adornos frühen Aufsätzen in der Zeitschrift für Sozialforschung im Sinn vorläufiger Selbstverständigung über das Projekt einer kritischen Theorie der Gesellschaft, der sie die Aufgabe zuweisen, den gesetzmäßigen Verlauf der Epoche zu rekonstruieren. Horkheimers Aufsatz Geschichte und Psychologie von 1932 kann als eine der ersten historisch-materialistischen Antworten auf das in Sein und Zeit dargelegte Geschichtsverständnis gelten. Horkheimer kritisiert hier zunächst die idealistische Konzeption des Neukantianismus, die das Forschungsgebiet Geschichte dadurch bestimmt, dass sie sich jeweils am vorgegebenen Faktum der Geschichtswissenschaft orientiert, mithin außerstande ist, dieser kritisch gegenüberzutreten. Bleibt der neukantianische Geschichtsbegriff geisteswissenschaftlichen Prämissen verhaftet, so kennzeichnet es Heideggers Geschichtsdenken, dass es sich abgrenzt gegen jene, wie es in Sein und Zeit heißt, vulgäre Auffassung, der Geschichte grundsätzlich nur als Objekt einer Wissenschaft zugänglich ist. Sie verfehlt Heidegger zufolge das Grundphänomen der Geschichte, das einer möglichen Thematisierung voraus und zugrunde liegt. Wie Geschichte möglicher Gegenstand der Historie werden kann, das lässt sich nur der Seinsart des Geschichtlichen entnehmen. Diese aber, bemängelt Horkheimer, soll unabhängig von wissenschaftlichen Kriterien und jenseits der empirischen Forschung ermittelt werden. Die Existenzphilosophie, fährt Horkheimer fort, unternimmt es, die verschiedenen Seinsgebiete nicht mehr neukantianisch aus der Struktur der sie erforschenden Wissenszweige abzuleiten, sondern fundamentalontologisch aus ihrer einheitlichen Wurzel, dem ursprünglichen Sein. Die Radikalität des Heideggerschen Entwurfs erscheint Horkheimer trügerisch, weil sie das Problem der Geschichte verengt. Der aus der phänomenologischen Schule stammende Begriff von Geschichtlichkeit, die Heidegger in der Zeitlichkeit endlichen Daseins verwurzelt sieht, bedeutet eine elementare Geschehensweise des Seins, als dessen da die Philosophie den Menschen zu erkennen hat. Die soziale und politische Geschichte, die Scheler noch mit der Husserlschen Wesenslehre zu vereinbaren sucht, wird in Sein und Zeit zum bloßen Derivat. In klarem Gegensatz zum historischen Materialismus, der zur Philosophie wie zur traditionellen Geschichts- und Sozialwissenschaft ebenso sehr in einem gebrochenen Verhältnis steht, wie er sie im Sinn wechselseitiger Korrektur verbindet, ist Heidegger darauf bedacht, rein philosophisch vorzugehen, indem er die Daseinsanalytik nicht nur aller materialen Geschichte vorordnet, sondern auch abgrenzt gegen Anthropologie, Psychologie und Biologie. Heideggers Entschluss, ganz von vorn anzufangen und den Sinn von Sein unabhängig vom Stand der gegenwärtigen Forschung neu zu bestimmen, verengt in Horkheimers Sicht die Frage nach der geschichtlichen Wirklichkeit des Menschen. Ließe Geschichte sich nur aus der inneren Geschichtlichkeit des Daseins begreifen, so müsste, wovon keine Rede sein kann, dessen Verflochtenheit in den realen Geschichtsprozess als bloß äußerliche und scheinhafte gelten. An die Stelle des Heideggerschen Vorrangs des Ontologischen vor dem Ontischen muss daher deren historische Dialektik treten, die Horkheimer wie folgt charakterisiert. Es macht die Beschäftigung mit der äußeren Geschichte ebenso wohl das jeweilige Dasein verständlich wie die Analyse der jeweiligen Existenzen das Verständnis der Geschichte bedingt. Das Dasein ist in die äußere Geschichte unlöslich verflochten und seine Analyse wird daher keinen Grund entdecken können, der als solcher zwar in sich bewegt, jedoch unabhängig von jeder äußeren Bestimmung wäre. Die wirkliche Geschichte mit ihren vielfältigen, die Individuen übergreifenden Strukturen ist dann nicht, wie es der Existenzphilosophie entspräche, bloß ein abgeleitetes, sekundäres, objektiviertes. Damit verwandelt sich die Lehre vom Sein im Menschen ebenso wie jede Art philosophischer Anthropologie aus einer trotz allem statischen Ontologie in die Psychologie der in einer bestimmten Geschichtsepoche lebenden Menschen. Horkheimers Aufsatz »Geschichte und Psychologie« entwickelt die für die Zeitschrift des Instituts verbindliche geschichtsphilosophische Ausgangsposition jenseits von geisteswissenschaftlichem Historismus und heideggerscher Daseinsanalytik, die Horkheimer entgegen Heideggers Selbsteinschätzung in die Nähe der damals modischen Anthropologien rückt. Diese behaupten, auf das ursprüngliche oder eigentliche oder echte, jedenfalls vorgeschichtliche Wesen des Menschen zu rekurrieren. Alle anthropologischen Entwürfe, betont Horkheimer, haben insofern eine ideologische Funktion, als sie etwas leisten sollen, wozu sie prinzipiell untauglich sind. Die Gewinnung oder Rechtfertigung eines bestimmten von den Menschen geforderten Verhaltens, das in der passiven Unterordnung besteht. Als verklärende Abzüge aus dem Gewesenen können Anthropologie und Ontologie keine Vorbilder für die Zukunft sein. Im Unterschied zu Horkheimer ist Adorno noch Jahrzehnte später auf Heideggers Thema eigentlicher Geschichtlichkeit zurückgekommen. Er erinnert in der negativen Dialektik daran, dass die kierkegaardische existenzielle Einsprache gegen das Hegelsche System von den akademischen Ontologien, die sich auf sie berufen, um ihren anti-idealistischen Akzent gebracht worden ist. Sie haben das unableitbar Seiende, das der dänische Theologe der Idee Hegels entgegenhielt, mit der anspruchsvolleren Würde von Sein versehen. Dieses entschwebt, zumal in Heideggers Frühwerk, den Bedingungen materieller Existenz, an die Kierkegaard, ein Kenner der linkshegelianischen Autoren, erinnern wollte, als er die Unversöhnbarkeit von Idee und Existenz hervorhob. Durch fachphilosophische Überführung des ursprünglich polemischen Existenzbegriffs in den fundamentalontologischen Begriff des Seins wird Geschichte, so Adorno, wiederum eskamotiert, die bei Kierkegaard unter dem theologischen Signum der paradoxalen Berührung von Zeit und Ewigkeit in die Spekulation eingebrochen war. Die Ambivalenz der Seinslehre, von Seiendem zugleich zu handeln und es zu ontologisieren, also es all seines Unbegrifflichen zu enteignen, bestimmt auch ihr Verhältnis zur Geschichte. Ihre Ontologisierung, darin fasst sich Adornos Analyse zusammen, hat zwei einander entgegengesetzte Aspekte. Einerseits enthistorisiert sie die reale Geschichte mit ihren wechselnden Konstellationen von Subjekt und Objekt. Der Stoff der historischen Dialektik verflüchtigt sich. Andererseits gestattet es die heideggersche Geschichtsauffassung, dem oder den jeweils geschichtlich Mächtigen Seinsmächtigkeit zu bescheinigen und so die Unterordnung unter historische Situationen zu rechtfertigen, als werde sie vom Sein selbst geboten. Je nach den politischen Umständen kann Geschichte, das folgt aus ihrer Ontologisierung, stillschweigend übergangen oder glorifiziert werden. Während Horkheimer und Adorno der Geschichtslehre von Sein und Zeit von Anbeginn kritisch gegenüberstehen, wird diese von Marcuse, nach seinem Bruch mit Heidegger, ein profilierter Vertreter der Frankfurter Schule, enthusiastisch begrüßt. Den besten Beleg dafür liefert Marcuses Studie Beiträge zu einer Phänomenologie des historischen Materialismus, die bereits 1928 auf Sein und Zeit antwortet. Marcuse feiert hier das Buch seines Lehrers als Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie. Es bezeichnet den Punkt, wo die bürgerliche Philosophie sich von innen her selbst auflöst und den Weg freimacht zu einer neuen, konkreten Wissenschaft. Was Marcuse vorschwebt, ist eine materialistisch gewendete Daseinsanalytik. Heideggers Kategorie der Geschichtlichkeit verweist ihn auf das damals akute Problem, Geschichte als unmittelbar erlebte Weise menschlichen Seins zu erfassen und die Gegenwart als zu gestaltende Geschichte. Betrifft nach Sein und Zeit alles bloß historisch-archivarische Wissen, lediglich die Möglichkeit der weltgeschichtlich dagewesenen Existenz, so versteht Heidegger eigentliche Geschichtlichkeit, die der Historie nicht unbedingt bedarf, Geschichte als die Wiederkehr des Möglichen und weiß darum, dass die Möglichkeit nur wiederkehrt, wenn die Existenz schicksalhaft augenblicklich für sie in der entschlossenen Wiederholung offen ist. Marcuse interpretiert Sein und Zeit marxistisch und Marx im Geist Heideggers. Hieraus folgt, dass die Wahrheiten des historischen Materialismus primär solche des Geschehens sind. Wissenschaft, erklärt Marcuse, ist er in dem Maße, wie revolutionäres Handeln der Einsicht in seine geschichtliche Notwendigkeit, in die Wahrheit seines Seins bedarf. Das heißt der Selbstvergewisserung, ob es aus einer vollen Geschichtlichkeit hervorgeht, die Sein, Struktur und Bewegtheit des Geschehens umfasst. Eine Phänomenologie des historischen Materialismus hat zunächst die ihn tragende marxistische Grundsituation freizulegen. In ihr, erklärt Marcuse, geht es um die geschichtliche Möglichkeit der radikalen Tat, die eine notwendige neue Wirklichkeit des ganzen Menschen freimachen soll. Ein anderer Einwand Marcuses gegen seinen Lehrer wiegt schwerer. Er ist politisch motiviert. Sein und Zeit, betont Marcuse, entdeckt die geschehende Geschichte als Grundkategorie menschlichen Daseins. Philosophie wird bei Heidegger, so interpretiert Marcuse ihn damals, zur Wissenschaft von den Möglichkeiten eigentlichen Seins und seiner Erfüllung in der eigentlichen Tat. Frei sein heißt wählen können der Notwendigkeit. Bleibt aber Heideggers Werk, so fragt Marcuse, seinem eigenen Impuls gerecht, wenn es bei bloßen Aufweisungen verharrt? Kann eine Philosophie, die betont, den konkreten Menschen in seiner konkret-geschichtlichen Situation entdeckt zu haben, darauf verzichten, sich auf das Heute einzulassen? Bleibt nicht, so fragt Marcuse weiter, die Rede von der Möglichkeit eigentlicher Existenz unverbindlich, wenn sie keinen Adressaten hat und bloß ans Dasein überhaupt ergeht. Ist eigentliches Existieren, wie Heidegger ausführt, denkbar einzig als Widerruf dessen, was ihm heute als Vergangenheit sich auswirkt, so folgt daraus für Marcuse nicht, wie Heidegger nahelegt, ein Rückverweis der Entschlossenheit aufs einsame Dasein. Vielmehr kann, so Marcuse, jener Widerruf geschehe nur als konkret verändernde Tat, die alle Sphären der Öffentlichkeit neu gestaltet. Aus heutiger Sicht zeugt diese Kritik Marcuses, sie ist die eines auch menschlich enttäuschten Schülers, von einer philosophischen Fehleinschätzung der Person Heideggers, dessen politische Abstinenz, was 1928 niemand ahnte, nicht mehr lange vorhalten sollte. Dass seine Untersuchung, wie Heidegger in Sein und Zeit versichert, den existenziellen Entwurf von faktischen Möglichkeiten der Existenz ausschließt, lässt sich angesichts seines Sündenfalls von 1933 und der entgegengesetzten Option Marcuses nicht aufrechterhalten. An der Frankfurter Kritik der heideggerschen Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg fällt auf, dass sie, stärker als Heidegger selbst, den transzendental- und ursprungsphilosophischen Prämissen von Sein und Zeit verhaftet bleibt. Übersehen wird die Tatsache, dass Heidegger sich nach der Kehre zunehmend von dem Gedanken löst, materiale Geschichte gründe in einer ihr vorausliegenden Geschichtlichkeit. Vielmehr sieht er diese jetzt in der geschehenden Geschichte selbst am Werk. Es setzt sich ein Allgemeines durch, die Macht des immer Wiederkehrenden, die keineswegs zeitlos ist, sondern von weltgeschichtlicher Mächtigkeit. Heidegger nennt die unaufhaltsame Tätigkeit dieses Allgemeinen Seinsgeschichte. Der Begriff, nicht aber die gemeinte Sache, ist den Verfassern der Dialektik der Aufklärung fremd, die von einer in Naturgeschichte verstrickten Menschheit sprechen. Deutet Heidegger die bedrohliche Dynamik des technologischen Zeitalters als seinsgeschichtliches Geschick, so sind Horkheimer und Adorno bemüht, das Falsche der losgelassenen, sich selbst entlaufenden Rationalität, den Umschlag von Aufklärung in Mythologie, auch noch rational zu bestimmen. Sie kritisieren die selbstvergessene Instrumentalisierung der Wissenschaft und die mit ihr einhergehende Preisgabe des Denkens, das in seiner verdinglichten Gestalt als Mathematik, Maschine, Organisation an den seiner vergessenden Menschen sich rächt. Mit der Verwandlung der Welt in Industrie gewinnt, so Horkheimer und Adorno, ein Positivismus die Oberhand, der auch vor dem Hirngespinst im wörtlichsten Sinn, Denken selber, nicht Halt macht. Er beseitigt noch die letzte unterbrechende Instanz zwischen individueller Handlung und gesellschaftlicher Norm. Der technische Prozess, zu dem das Subjekt sich versachlicht hat, ist frei von der Vieldeutigkeit des mythischen Denkens wie von allem Bedeuten überhaupt, weil Vernunft selbst zum bloßen Hilfsmittel der allumfassenden Wirtschaftsapparatur wurde. Heidegger wird die erdumspannende Technisierung mit ihren Risiken und Chancen während der 50er Jahre zum philosophischen Hauptproblem. Allerdings nimmt schon seine Schrift »Die Zeit des Weltbildes« von 1938 die Nöte der heutigen Situation vorweg. Hier heißt es: Im planetarischen Imperialismus des technisch organisierten Menschen erreicht der Subjektivismus des Menschen seine höchste Spitze, von der er sich in die Ebene der organisierten Gleichförmigkeit niederlassen und dort sich einrichten wird. Die Gleichförmigkeit wird das sicherste Instrument der vollständigen, nämlich technischen Herrschaft über die Erde. Die neuzeitliche Freiheit der Subjektivität geht vollständig in der ihr gemäßen Objektivität auf. Der Mensch kann dieses Geschick seines neuzeitlichen Wesens nicht von sich aus verlassen oder durch einen Machtanspruch abbrechen. Heidegger versteht Technik im Sinn eines epochalen, Ökonomie und Kultur umfassenden Entwurfs, der das Seiende im Ganzen einem instrumentalistischen Vorverständnis unterwirft. Der neuzeitliche Mensch, schreibt Heidegger in den Holzwegen, stellt sich als den heraus, der als der sich durchsetzende Hersteller aufsteht. Das Ganze des gegenständlichen Bestandes ist dem sich durchsetzenden Herstellen anheimgestellt, anbefohlen und wird im Vorhinein zum Material. Denn überhaupt ist die Benutzung von Maschinerien und die Fabrikation von Maschinen nicht schon die Technik selbst, sondern nur ein ihr gemäßes Instrument der Einrichtung ihres Wesens im Gegenständlichen ihrer Rohstoffe. Die angeführten Stellen aus den Holzwegen finden sich in Marcuses Buch »Der eindimensionale Mensch« von 1967, das zur Zeit der Studentenrevolte eine wichtige Rolle spielte. Marcuse greift hier auf Heideggers Konzeption der Technik zurück, deren sachliche Nähe zur Dialektik der Aufklärung ihm wohl bewusster gewesen ist als den Autoren dieses Buches. Es geht Marcuse um den Nachweis, dass auch das naturwissenschaftliche Denken sich unter einem technologischen A priori entwickelt, das die Natur, noch ehe sie praktisch angeeignet wird, entwirft. Als potenzielles Mittel, als Stoff für Kontrolle und Organisation. Ihrer Qualitäten beraubt geht die auf endlose Materie in Funktion reduzierte Objektwelt ein in den Aufbau eines technologischen Universums als des Inbegriffs geistiger und materieller Instrumente. Galilei, Bacon und Descartes sind die Herolde eines Zeitalters, in dem das Verhältnis des Menschen zu dem, was ist, bestimmt wird durch die in der Technik verborgene Macht. Heideggers Schrift »Gelassenheit« kennzeichnet die neuzeitliche Situation folgendermaßen. Jetzt erscheint die Welt wie ein Gegenstand, auf den das rechnende Denken seine Angriffe ansetzt, denen nichts mehr soll widerstehen können. Die Natur wird zu einer riesenhaften Tankstelle, zur Energiequelle für die Moderne, Technik und Industrie. Im technisch verfügenden Zugriff, der das Seiende im Ganzen erfasst, vollendet sich nach Heidegger die abendländische Metaphysik. Grundzeugen dieser Vollendung sind Nietzsche und Marx, obwohl und gerade weil sie die absolute Metaphysik umkehren. Ihr Denken gehört, wie es im Brief über den Humanismus heißt, in die Geschichte der Wahrheit des Seins. In beiden Denkern, unterstreicht Heidegger, ist die äußerste Möglichkeit der Philosophie erreicht. Nietzsches These vom Willen zur Macht denkt die erscheinende Welt, die aus dem Schematisieren eines Chaos nach praktischem Bedürfnis hervorgeht, dergestalt, dass der metaphysische Geschichtsgrund des gegenwärtigen und künftigen Zeitalters sichtbar und bestimmend wird. Der marxische Materialismus, den Heidegger, wie die Frankfurter Schule, nicht weltanschaulich bekenntnishaft, sondern kritisch-diagnostisch versteht, besagt nicht, alles sei nur Stoff. Vielmehr spricht er aus, dass alles Seiende als das Material der Arbeit erscheint. Das neuzeitlich-metaphysische Wesen der Arbeit, sagt Heidegger, ist in Hegels Phänomenologie des Geistes vorgedacht als Vergegenständlichung des Wirklichen durch den als Subjektivität erfahrenen Menschen. Das Wesen des Materialismus verbirgt sich im Wesen der Technik. Dass die Hybris des Subjekts gerade in den allemal metaphysisch begründeten Humanismen waltet, zählt zu den wichtigsten Resultaten sowohl des späten Heidegger wie der Frankfurter Autoren. Setzen diese dem tabellarischen Verstand die bestimmte Negation entgegen, so fordert Heidegger ein besinnliches Denken, das die Dinge ausreden lässt.